Kleine Frau von 18 Jahren träumt so gern von mancherlei und denkst dir nicht dabei. Kleine Frau, so unerfahren, du vertraust dich gerne an und glaubst an einen Mann. Wenn man dir schwört, ich bin dein, ewig nur dein, glaubst du daran? Und plötzlich bleibst du allein und siehst es ein, treu ist kein Mann. Kleine Frau von 18 Jahren träumst du gern von mancherlei und denkst dir nichts dabei.